Ja, ich grüße euch ganz herzlich aus dem Harz, aus dem wunderschönen Bad Gandersheim. Wenn ich rausgucke, wir haben hier heute seit Wochen wir liegen etwas flacher, etwas Schnee bekommen und es schneit gerade ganz romantisch. ja, ich freue mich, dass wir als Christen generell die Möglichkeit haben, sowas in der letzten Zeit, also in der ganzen Corona-Zeit auf so einem Weg zusammenzukommen. Das ist ein großer Segen, was wir den Jüngern damals voraus haben, unter dem Motto, ihr werdet größere Dinge tun als ich. ja, ich habe diesen Text aufs Herz gelegt bekommen und ich finde, der passt rein. Also dieser Kerngedanke, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann man oder kann nicht verborgen bleiben. Da wurde ich zuerst mal so daran erinnert, das hat Jesus ja damals in der Zeit zu den Zuhörern gesagt, also insbesondere zu seinen Jüngern und Nachfolgern, in einer Zeit letzten Endes der Unterdrückung. Das war ja die Zeit, wo die Römer, das wissen wir ja alle, Israel besetzt haben und das letzten Endes die Macht war. Und das finde ich sehr interessant an diesem Text. Genau in dieser Zeit sagt Jesus seinen Jüngern und seinen Nachfolgern, ihr seid das Salz der Erde. Oder davor sagt, ihr seid das Salz und dann gebraucht er das Beispiel, ihr seid das Licht der Welt. Total interessant und auch sicherlich etwas provokativ. Denn wenn das wir wissen, dass die Pharisäer das gehört haben und letzten Endes das auch der Grund war, weil sie immer wieder an Jesus seinen Worten Anstoß genommen haben. Das war der Grund, warum sie ihn nachher ja letzten Endes gekreuzigt haben. Aber in dieser Zeit der Unterdrückung, also deshalb das so ganz kurz auch als Einleitung, Corona hin, Corona her, wo wir manchmal auch als Christen denken, das ist alles so bedrückend, ist es ja letzten Endes auch. Jetzt haben wir den Vorteil, in der Videokonferenz brauchen wir keine Masken. Also da sind wir ein bisschen befreiter. aber ich möchte uns da einfach zuerst einmal ermutigen, diese Worte, die Jesus damals gesagt hat, haben in einer Zeit der Unterdrückung stattgefunden oder hat in einer Zeit der Unterdrückung weitergegeben. Und das soll auch jetzt für uns gelten. In einer Zeit, wo alles irgendwo anders ist und wo alles so, ja, sich über den Haufen wirft, glaube ich ganz besonders, dass Gott zu uns sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, es ist nicht die Zeit, den Sand in den Kopf zu stecken, sondern ganz im Gegenteil, sich dessen wieder ganz neu bewusst zu machen. Wir sind gesetzt als Licht der Welt, nicht Fragezeichen, sondern Ausrufezeichen. Das ermutigt mich persönlich total. Nun ja, um Licht zu sein, braucht es zuerst einmal diese eine Voraussetzung, dass wir nämlich entzündet sind oder angezündet sind. Bei uns ist jedes Mal die Frage, wir haben hier in dem Haus, was wir letztes Jahr hier im Harz erworben haben, haben wir zwei wunderschöne Kamine. Und wenn es morgens kalt ist, also wir heizen im Wohnzimmer fast nur mit Holz, stellt sich so nach der ersten Begeisterung, dass wir einen Kamin haben und jetzt keiner den Kamin anmachen will morgens, das ist ja mit Arbeit verbunden, stellt sich da immer wieder die Frage, wer macht den Kamin an? Und mein Sohn habe ich da so ein bisschen in die Pflicht reingenommen. Aber ich finde das ganz, ganz praktisch. Ein ganz praktisches Beispiel. Mir persönlich nützt das Feuer von gestern nichts, wenn ich es heute nicht wieder neu entfache. Oder mal andersrum gesagt, wenn morgens nur noch ein bisschen Glut drauf ist, dann kann ich nur in den Genuss von Feuer, von Wärme, von Licht kommen, wenn ich dafür sorge, dass es letzten Endes wieder neu entzündet wird. Und das ist so die Grundlage eigentlich von diesem Text. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann meint er damit, dass er möchte, dass wir mit ihm, mit seiner Leidenschaft, mit seiner Botschaft letztendlich entzündet oder entfacht sind. So ist das die Voraussetzung, dass wir uns von ihm immer wieder neu entfachen, entzünden lassen, jeden Tag. Und das ist der Grund von Pfingsten, das ist der Grund, warum der Heilige Geist gekommen ist. Nicht für irgendwelche Freikirchler oder Pfingstler oder für irgendeine besondere Gruppe. Nein, für uns alle als Christen steht das als Grundlage. Wenn wir nicht von Gottes Geist, von Gottes Gegenwart uns immer wieder neu entfachen lassen, Paulus drückt sich so aus und sagt, wir sollen brennend im Geist sein, dann nützt uns die Erfahrung in unserem Glaubensleben von gestern nichts, wenn wir uns nicht heute auf die Leitung und Führung durch Jesus Christus, den Heiligen Geist, verlassen. Ganz praktisch mit ihm Gemeinschaft leben. Und dann sind wir entzündet und dann sind wir letzten Endes Licht der Welt. Als zweites ist mir an diesem Text einfach aufgefallen, dass Licht abhängig ist von einem Grundstoff. Also man braucht letzten Endes in der damaligen Zeit hat man kleine Tonlampen genommen und die Tonlampen, da war Öl drin und da war ein kleiner, so ein Docht drin in Form von einem Faden meistens. Und dann hat man das entzündet. Das heißt, wenn wir von Gott abhängig sind, von ihm wortwörtlich angefacht sind, entzündet sind, mit ihm Gemeinschaft leben, dann kommt das darauf auch an, dass wir, wenn wir Licht sein wollen, dass wir wirklich kontinuierlich in dieser Beziehung mit ihm weiterleben. Also kein einmaliges Erlebnis, sondern kontinuierlich Gemeinschaft mit ihm leben, um Licht zu sein. Wie gesagt, den Docht damals, der war getränkt in Öl und deshalb brannte er. So möchte ich dich als zweites ermutigen, dass du einfach kontinuierlich diese Gemeinschaft mit Gott lebst, damit du Licht sein kannst. Das ist eigentlich viel, viel einfacher, wie man denkt. Und unser großer Vorteil als Christen, dass wir nicht von Religion abhängig sind oder von irgendeiner Religion. Heinrich, wir hatten uns vor ein paar Wochen kurz über diesen Unterschied von Religion und Christentum unterhalten. Und ja, und genau das ist der Punkt. Wir sind nicht von Religion abhängig, sondern wir leben in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist, der real ist. Und deshalb können wir das kontinuierlich tun. Also ich möchte dich, wie gesagt, mit diesen beiden Punkten zuerst mal ermutigen, lass dich entzünden, immer wieder neu, jeden Tag, entfachen und bleibe kontinuierlich in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Jesus einfach verbunden. Das ist dieses Öl letztendlich, was in den Lampen vorhanden ist, damit der Docht brennt. Und das Dritte, was ich dir weitergeben möchte, ist, wenn Jesus davon redet, ihr seid das Licht der Welt, dann betont er das so richtig schön, dass man ein Licht nicht auf irgendwo versteckt, sondern man stellt es auf einen Scheffel, also auf eine Höherstellung. Und das ist für uns vielleicht in dieser Zeit als Christen auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Gerade in dieser Zeit, wo Herausforderungen sind, da sollen wir doch und dürfen wir für Menschen Orientierung und Hinweis sein. Finde ich auch einen total entspannten und aber gleichzeitig herausfordernden Gedanken. Licht vertreibt wortwörtlich letzten Endes Finsternis. Und es gibt ja Leute, die immer wieder, ich habe Leute kennengelernt, ist ja auch gerade vielleicht in pfingstlerischen, charismatischen Kreisen so, da wird oftmals viel gegen Sachen angebetet. So gegen die bösen Dinge betet man gegen an und macht und tut. Aber ich habe da eine ganz nüchterne Einstellung. Und da sage ich ganz einfach, wir brauchen gar nicht groß gegen das Böse gegen anzubeten, sondern man muss einfach nur das Licht anmachen. Wenn es in einem Zimmer dunkel ist, dann ist das ganz spannend zu sehen, was passiert, wenn man das Licht anmacht. Innerhalb von Hundertstel von Sekunden flieht Dunkelheit von Licht. Mir hat mal jemand, als ich gerade frisch vor, wie lange waren wir in Schneverding? 15 Jahre. Als wir 2005 nach Schneverding gekommen sind, Da kam aus der Schneverdinger Christuskirche kamen so zwei, drei Leute zu mir, die waren, ich habe sie lieb, ich nenne auch keine Namen, ich schätze sie, aber das, ich nenne mal so, das waren so geistliche Überflieger. Und wurde immer alles gleich vergeistlicht. Und die kamen zu mir und haben gesagt, Ruben, wir müssen dich warnen. Ich sage, vor was denn? Ja, an der Tankstelle in Schneverding, da arbeitet ein Satanist. Geh da bitte nicht tanken. Sag ich, oh, das ist ja sehr interessant, dass da ein Satanist arbeitet. Warum soll ich denn nicht tanken gehen? Ja, das ist gefährlich und da unterstützt man das und so weiter. Und da habe ich kurz überlegt und habe so innerlich den Herrn gefragt, was kann ich hierzu sagen? Ich will ja auch nicht immer alles wegtun oder tun, was das an Menschen sagen, sondern auch, ja, wir sollten doch auch Licht sein in dem, was wir sagen. Und dann kam mir ein ganz spontaner Gedanke. Da habe ich gesagt, weißt du, gerade weil da ein Satanist arbeitet, genau deshalb gehe ich deshalb an dieser Tankstelle umso mehr tanken. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal ein gutes Gespräch mit dem. Und ich habe dazu nie wieder irgendwas gehört, dass ich davor gewarnt worden bin, von dieser Person dort tanken zu fahren. Licht erregt Aufmerksamkeit. Das ist so dieser letzte Punkt, den ich euch, den ich uns mitgeben muss. Man stellt, so sagt Jesus, man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern man stellt es auf einen Leuchter. Und das ist eine ganz, ganz geniale Gelegenheit, die wir als Christen haben, wenn wir uns dessen bewusst machen, dass Jesus selber möchte, dass wir durch ihn natürlich die Aufmerksamkeit bekommen. Und dass durch uns auf Christus aufmerksam gemacht wird. Wir haben gestern Abend unseren Nachbarn eingeladen. Und das Interessante ist, dass der eine ganz, ganz andere Weltanschauung und zu Christentum eigentlich überhaupt keinen großen Bezug hat. Er sagt, er akzeptiert das. In seiner Familie sind wohl auch Christen, die wohnen ein bisschen weiter weg. Und er hat eine sehr, sehr, wie sagt man das, liberale Weltanschauung. Und wir saßen am Tisch und das ging gleich von seiner Seite los mit allen möglichen Reizthemen, die Christen letzten Endes immer wieder hören, wo man dann sich nicht unbedingt gleich wohlfühlt. Von Gender Mainstreaming, das Wort kennt ihr, von Homosexualität, gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter. Die ganze Bandbreite an irgendwelchen Themen, wo man sagt, möchte ich nicht unbedingt immer irgendwas dazu sagen. Das Interessante war, dass meine Frau und ich da am Tisch gesessen haben und einfach und das auch ein Stück weit ausgehalten haben, Dinge zu hören. Er hat sehr viel hinterfragt, sehr viel gesagt von seiner Seite aus. Aber das Interessante war, dann immer wieder den Bogen zum Evangelium von Jesus Christus einfach hinzu fokussieren und dadurch aufmerksam zu machen. Wir sehen viele Dinge vielleicht anders, aber uns kommt es nicht auf das Anderssehen an, sondern letztendlich auf den, an den wir glauben. Und ich habe zu ihm auch am Schluss des Gesprächs gesagt, weißt du, für uns gab es in unserem Leben irgendwann mal einen Punkt, wo wir gesagt haben, entweder diese Worte, die Jesus über sich gesagt hat, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Entweder sind diese Worte wahr oder nicht. Aber wenn sie wahr sind, dann müssen sie erlebbar und erfahrbar sein. Nochmal, wenn die Worte von Jesus und das, was Jesus über sich gesagt hat, wahr ist, dann müssen sie auch erlebbar und erfahrbar sein. Und mein Gebet ist natürlich, dass auch in solchen Gesprächen, wenn man mal mit Menschen in Reizthemen reinkommt, die Christentum vielleicht hinterfragen oder irgendwas an unserem hinterfragen, was wir glauben, dann ist mein Gebet immer, Gott, schenk doch, dass das, was wir gesagt haben, wo wir auf dich aufmerksam gemacht haben, dass das bei den Menschen nachwirkt. Und das ist wieder das Schöne, das können wir von uns aus nicht machen. Licht ist, wie gesagt, abhängig von der Lichtquelle, von der Substanz, von dem Öl, das ist ein Bildnis hier auf natürlich auf den Heiligen Geist, auf Christus selber, der durch sein Wort wirkt, der ja das Wort immer noch ist in sich selber. Und deshalb kann Licht gar nicht anders, als Aufmerksamkeit zu erregen. Ich möchte diese drei Punkte nochmal ganz kurz wiederholen. Wenn wir das Licht der Welt sind, so wie Jesus das gesagt hat, und das ist eine Feststellung, dann ist die Voraussetzung erstens dafür, das haben wir gehört, dass wir entzündet sind, immer wieder neu. Nochmal wiederholt von vorhin, das nützt uns von gestern nichts, wenn wir von gestern nur noch die Glut haben, da muss Neues nachgelegt werden. Und zweitens, Licht ist letzten Endes abhängig von dieser Substanz, Öl, also konstant Öl in sich haben, konstant die Beziehung mit dem Heiligen Geist, mit Jesus selber, ganz praktisch jeden Tag leben. Und das dritte ist, Licht erzeugt Aufmerksamkeit. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Ich bin da drin überhaupt nicht perfekt, aber ich wünsche mir, dass Gott mir da immer mehr Möglichkeiten gibt und immer mehr Herausforderungen gibt, dass ich, ja, und Möglichkeiten, dass ich gesehen werde als sein Licht. Und dazu ist einfach die Abhängigkeit zu Gott diese Grundlage. Noch dieser eine Gedanke abschließend. Jemand hat ja mal gesagt, und das hört man ja immer wieder, Mensch, das Christentum ist ja so alt. Das ist so, so alt und gibt ja so tolle, viele andere Möglichkeiten und andere, nochmal Heinrich, dieser Gedanke, Religionen heutzutage. Und da hat jemand, das ist ein Pastor gesagt worden und hat gesagt, ja, das ist so alt und es hat auch gar keine Kraft mehr und so weiter. Und da hat der Pastor ganz einfach geantwortet und hat gesagt, weißt du, die Sonne ist gemäß unserer Wissenschaft so und so viele Millionen von Jahre alt. Wir wissen gemäß der Schöpfungsgeschichte wahrscheinlich irgendwas mit 5.000, 6.000 Jahre. Ist ja egal, aber zumindest ist die Sonne sehr, sehr alt. Aber sie hat immer noch die gleiche Kraft. Und genauso ist das beim Evangelium von Jesus Christus. Für das und durch das wir Licht sein dürfen. Es ist alt, aber es ist immer noch aktuell und hat immer noch die gleiche Kraft. Das wissen wir, weil der, der es nicht nur ins Leben gerufen hat, sondern der, der selber die Lichtquelle ist, immer noch lebt. Und das ermutigt mich total. Und ich hoffe dich auch. Wir dienen einem Gott, der derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und deshalb dürfen und können wir Licht sein. Amen.